Mittlerweile wisst ihr, absoluter Notstand. Wirklich, Notstand. Es gibt noch wenige Sachen, die man sagen kann. Und das hier muss mal gesagt werden. Ich bin bereit und ich schlachte dich am Ohr. Du bist ne Fotze und ich mach dich lang. Ist dir das so krass? Ja, dann mach lieber Platz. Ich nehme dich hoch und schlachte dich am Ohr. Ich bin bereit und ich schlachte dich am Ohr. Du bist ne Fotze und ich mach dich lang. Pull up mit meiner Gang, Mann. Direkt zum Fernkampf. Sniper-Schüsse gehen aus an dich und deine Kollegen. Wir sind unentdeckt und undertop wie Snipers im Regen. Ehrlich, ich bin immer on the spot wie ein Formel 1 Wagen. Kurz vor dem Starten, ich bin so explosiv wie ein Haufen Granaten. Hey, denn so tausend von Jahren ist dieser Kamizu-Katze besser als Tupac in den Ghettos der Vereinigten Staaten. Nach diesem Tape, da hat die Mucke den Zenit erreicht. Ja, viel zu nice, ich nehm dich in die Hand und brech dich durch so wie ein Kieferzweig. Deine Mucke lyrisch gesehen, der Besuch ist Schulenclub. Ich pack dich an einem Schädel fest, ich schaust so wie ein Schubatschubs. Gebe keinen Fick, ich bin das Untergrund und Schwergewicht. Rede auf dich ein, wenn ich fertig bin, gibt es ein Messerschicht. Hole ab mit meiner Gang, Mann, die das ja nennt man Manhunt. Bruder, ich geh über vom Messer direkt im Fernkampf. Ich fick die Straße leer wie B.O.B. Classic. Denk, komm ich angefahren, dann rollt man mir den goldenen Teppich. The following message is transmitted at the request of the United States government. This is not a test. Ich bin bereit und ich schlachte dich am Ohr. Du bist ne Fotze und ich mach dich lang. Ist dir das so krass? Ja, dann mach lieber Platz. Ich nehme dich hoch und schlachte dich am Ohr.